Erster, hört mir zu, ihr, die ihr Gott sucht. Denkt an den Felsen, aus dem ihr kommt. Denkt an den Brunnen, aus dem ihr kommt. Zweiter, schaut auf Abraham, euren Vater. Schaut auf Sarah, eure Mutter. Ich rief Abraham, als er allein war. Ich gab ihm viele Kinder. Dritter, Gott tröstet Zion. Er tröstet alle kaputten Orte. Er macht die Wüste schön. Sie wird wie Gottes Garten sein. Dort wird es Freude geben. Die Menschen werden Gott danken. Vierter, hört mir zu, alle Völker. Ich gebe euch Regeln. Mein Gesetz ist ein Licht für alle. Fünfter, meine Hilfe kommt schnell. Meine Rettung ist da. Ich werde die Völker richten. Die Länder am Meer warten auf mich. Sie warten auf meine Kraft. Sechster, schaut zum Himmel und zur Erde. Der Himmel wird wie Rauch vergehen. Die Erde wird wie Kleidung alt. Die Menschen sterben. Aber meine Rettung bleibt für immer. Meine Güte hört nicht auf. Siebter, hört mir zu, ihr, die ihr Gutes kennt. Ihr habt meine Regeln im Herzen. Habt keine Angst vor bösen Worten. Habt keine Angst, wenn Menschen euch schlecht machen. Achte, Motten fressen Kleidung. Würmer fressen Wolle. Aber meine Güte bleibt für immer. Meine Rettung bleibt für alle Zeiten. Neunter, steh auf, Gott, zeig deine Kraft. Steh auf wie in alten Zeiten. Du hast Rahab besiegt. Du hast den Drachen getötet. Zehnter, du hast das Meer trocken gemacht. Du hast einen Weg im Meer gemacht. So konnten die Geretteten gehen. Elfter, die Menschen, die Gott rettet, kommen heim. Sie kommen nach Zion und freuen sich. Sie sind für immer glücklich. Traurigkeit und Sorgen sind weg. Zwölfter, ich bin es, der euch tröstet. Warum hast du Angst vor Menschen? Menschen müssen sterben. Sie sind wie Gras. Dreizehnter, du hast Gott vergessen, der dich gemacht hat. Er hat den Himmel und die Erde gemacht. Du hast Angst vor denen, die dich quälen. Sie wollen dich kaputt machen. Wo ist jetzt ihr Zorn? Vierzehnter, der Gefangene wird schnell frei. Er wird nicht im Gefängnis sterben. Er wird genug zu essen haben. Fünfzehnter, ich bin Gott, dein Herr. Ich mache das Meer wild. Die Wellen rauschen. Mein Name ist Gott, der Herr. Sechzehnter, ich habe dir meine Worte gegeben. Ich habe dich beschützt. Ich mache den Himmel neu. Ich mache die Erde neu. Ich sage zu Zion, du bist mein Volk. Siebzehnter, wach auf, Jerusalem. Steh auf. Du hast Gottes Zorn getrunken. Du hast den Becher ganz leer getrunken. Achtzehnter, niemand hat ihr geholfen. Keiner ihrer Söhne. Niemand hat ihre Hand genommen. Neunzehnter, zwei schlimme Dinge sind dir passiert. Es gab Zerstörung und Ruinen. Es gab Hunger und Krieg. Wer kann dich trösten? Zwanzigster, deine Söhne lagen ohnmächtig auf der Straße. Sie waren wie ein Tier im Netz. Sie waren voll von Gottes Zorn. Einundzwanzigster, darum höre jetzt zu, du Arme. Du bist betrunken, aber nicht von Wein. 22. Dein Herr Gott sagt, ich helfe meinem Volk. Ich nehme den Becher des Zorns von dir. Du musst ihn nicht mehr trinken. 23. Ich gebe den Becher deinen Feinden. Sie sagten zu dir, leg dich hin. Wir wollen über dich gehen. Du musstest dich hinlegen wie eine Straße.